wie ein leiser Wind auch in der Nacht. Wärmer als die Sonne, die uns jeden Morgen lacht. Sie ist viel weiter als der Himmel und viel tiefer als das Meer. Und nichts auf dieser Welt hat seine Liebe mehr. Früher dachte ich, Jesu Liebe gilt bestimmt nicht mir. Schließlich wollte ich das ja auch nicht sehen. Jetzt hab ich erkannt, wie falsch wir Menschen denken hier. Und ich weiß, er liebt mich jeden Morgen mehr. Seine Liebe ist so sacht als wie ein leiser Wind auch in der Nacht. Wärmer als die Sonne, die uns jeden Morgen lacht. Sie ist viel weiter als der Himmel und viel tiefer als das Meer. Und nichts auf dieser Welt hemmt seine Liebe mehr. Irgendwas passierte, als er in mein Leben trat. Irgendwas, ich kann es nicht verstehen. Weil er meine ganze Sünde weggenommen hat, kann ich nun seine Liebe täglich sehen. Seine Liebe ist so sacht als wie ein leiser Wind auch in der Nacht. Wärmer als die Sonne, die uns jeden Morgen lacht. Sie ist viel weiter als der Himmel und viel tiefer als das Meer. Und nichts auf dieser Welt hemmt seine Liebe mehr. Jedermann spricht heute von Liebe und lebt ohne sie. Probiert so vieles, findet manches schön. Doch im tiefsten Grunde, da befriedigt es ihn nie. Und ich hoffe, wird einst Jesu Liebe sehen. Seine Liebe ist so sacht als wie ein leiser Wind auch in der Nacht. Wärmer als die Sonne, die uns jeden Morgen lacht. Sie ist viel weiter als der Himmel und viel tiefer als das Meer. Und nichts auf dieser Welt hemmt seine Liebe mehr.